Komm und schau dir Goronu an. Wacht auf, ihr verschlafenen Knochen! Finde die Lebenden und schneide ihnen ihre hässlichen Kehlen durch!